1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche und die beginnt mit einer freien Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt oder diskutieren wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. So, wir fangen an mit Marlies und die Marlies ist 61. Guten Morgen, Marlies. Ja, guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Um was geht's bei dir? Ja, also es geht um die Krankheit meines Mannes. Und ich bin 33 Jahre verheiratet und mein Mann, der ist alkoholkrank und manisch depressiv. Wie lange schon alkoholkrank? Seit über 20 Jahren. Oh. Seit über 20 Jahren? Ja. Was heißt konkret alkoholkrank? Säuft er seit über 20 Jahren? Ich sag's mal so krass. Ja, also der macht dann mal Pause und dann fängt er wieder an. Gab es Therapien? Es gab eine Therapie, aber das hat gar nichts gebracht. Nur also, eine Therapie in 22 Jahren? Ja, ja. Und wie ist die Situation jetzt im Moment? Also schrecklich. Also wenn er jetzt nichts getrunken hat und ich weiß es auch nicht, das hängt wohl auch von seinem Gemütszustand ab, dann ist er so aggressiv, beleidigend und macht nur Ärger und schreit und schreit und man will sich dann auch verteidigen und das ist ja das Schlimme, dass man das der macht. Da müsste man eigentlich weg und in dem Moment ist man, aber kann man gar nicht, weil das so krass ist alles. Du warst aggressiv. Ja. Geht's so weit, schlägt er dich? Nein, das nicht. Aber ist mit Worten bösartig. Mit Worten. Und das ist so seelisch, also das ist vielleicht so fast genauso ähnlich, dass man dann nachher so gar kein Selbstbewusstsein mehr hat. Also sag doch mal ein paar Beispiele, was er zu dir sagt. Ja, er sagt, du bist dumm, du kannst gar nichts, du Miststück und du Dreckschleuder und ich bin taugenix und dass er mich überhaupt kennengelernt hat, also das ist ja so verletzend. Das gibt's überhaupt nicht. Hast du den Eindruck, je mehr er trinkt, je besoffener er ist, desto schlimmer wird es mit den verbalen Attacken? Mit den Jahren an für sich, ja. Wie verhält er sich denn, wenn er nüchtern ist? Wenn er nüchtern ist, also das ist alles so ein Kasperlespiel, würde ich sagen. Also mein Sohn jetzt mal, dann ist er einen Tag mal nett und freundlich, dann denken wir, oh, oder es bleibt so. Und dann wieder der Krasse, also so einer mit zwei Gesichtern. Und dann, je nach Laune, dann hat er wieder seinen Stoff nicht und dann wird er dermaßen aggressiv. Wie viel Stoff verbraucht er denn am Tag? Es ist unterschiedlich. So, heute hat er sich zwei Weinflaschen geholt, die hat er alle ausgetrunken, dann hat er mal fünf Bierflaschen, dann holt er sich mal eine Kornflasche. Mhm. So gerade wie er lebt an für sich sein Leben, wie er das gerade so gut. Ja, arbeitet er nicht? Nein. Wie lange schon nicht mehr? Seit 2 Jahren nicht. Ist er jetzt in Altersteilzeit und im Juli, August geht er in Rente. Und vorher, als er gearbeitet hat, hat er auch während der Arbeit getrunken? Dann eher abends. Das konnte er dann ganz gut vertuschen dann. Du sagst, du hast gerade von einem Sohn gesprochen. Ist das euer einziges Kind? Ja. Wie alt ist der Sohn? 26. Ja. Und der kriegt das ja auch so hautnah mit. Und das ist ja heute schon wieder so, also der war wieder so fertig. Und man geht da ja auch so seelisch zugrunde, er auch. Der wohnt auch noch bei euch, der Sohn? Er wohnt, ja. Ist er dem Sohn gegenüber genauso aggressiv wie dir? Ja. Er sagte, wir sind beide zusammen und wir sind beide stark und er ist nur allein und er muss sich dann immer wehren. Mhm. Und er macht dann auch Krach. Also der Neurologe hatte dann zu mir gesagt, ihr Mann ist so krank und sie müssen denn das Konto und die Kontobewegung da machen und auch sie sind dafür zuständig und müssen das alles regeln. Und das habe ich gemacht, bloß das passt ihnen alles nicht. Also er tut mir immer irgendwas dann sagen, ich würde das nicht in Ordnung machen und ich würde Geld wegbuchen. Ich muss ja auch immer, damit ich irgendwas habe. Ich weiß ja nie, was kommt. Ich Neurologe? Muss immer irgendwas, also dass ich irgendwie, wir haben auch ein Haus und da muss ich ja sehen. Das hält immer was an, ja, natürlich. Ja, ja, und dann muss ich ja was in den Rücken. Er ist depressiv, sagst du. Ja, ja. Und er ist deshalb ja auch in neurologischer oder psychiatrischer Behandlung. Ja, jetzt geht er aber gar nicht mehr hin. Ach so, der eine Arzt ist nicht mehr da und der hat ihm auch mal so die Meinung gesagt und seitdem geht er gar nicht hin, da geht er nur zu seinem Hausarzt hin und der redet ihn dann nur zum Mund und er geht zu keinem Arzt. Ich kann machen, was ich will. Jetzt hast du mir die Geschichte so grob erklärt oder erzählt, Marlies. Ja. Du machst das seit 22 Jahren mit. Mhm. Warum machst du das seit 22 Jahren mit? Warum bist du nicht längst weg? Weil ich von ihm abhängig bin. Das ist das Problem. Warum? Auch. Inwiefern? Ja, so finanziell. Ich sage immer, das darf kein Grund sein, um in einer solchen Partnerschaft zu bleiben. Es gibt immer, auch in unserem Land, Mittel und Wege, dass auch Frauen dann noch einigermaßen finanziell über die Runden kommen, was immer noch besser ist, wenn man dann vielleicht ein bisschen weniger Geld hat, als in so einer Horrorkonstellation zu leben. Und das Haus wahrscheinlich auch. Ich will das natürlich nicht aufgeben. Und meine Eltern sind ein Vorbild, die waren über 50 Jahre verheiratet. Und ich. Ja, aber man soll nicht auf Biegen und Brechen zusammen sein, nur weil die Eltern zusammen waren. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Du machst doch so, wie du das schilderst. Du klingst zwar noch so vital und. Ja, es ist aber nur so, weil ich jetzt hier am Telefon. Ja, ja, das glaube ich. Ich glaube, dass allen das, wenn man das 22 Jahre mitmacht, kaputt macht. Ich bin nur krank. Ich bin nur bei Ärzten. So. Kaum habe ich irgendwas, dann habe ich einen Hörsturz, dann habe ich wieder mit den Gelenken. Mhm. Ich bin gar nicht arbeitsfähig. Also wenn ich jetzt noch arbeiten sollte, das geht irgendwo gar nicht. So, das macht einen, die Erkrankung des Partners macht einen kaputt. Ja. Und es macht dich natürlich auch kaputt, auch wenn du es jetzt schon gewöhnt bist, permanent diese Verbalattacken zu bekommen von ihm. Ja, ja. Also gibt es nach allem menschlichen Ermessen, Marlies, nur die einzige Möglichkeit für dich. Auch wenn das mit jetzt nach so vielen Jahren und in deinem Alter vielleicht auch noch ein schwerer Schritt ist. Ja, es ist. Davor ist es ja auch. Also aber was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du vielleicht noch die nächsten 10, 20 Jahre so lebst. Willst du so leben noch? Nee, ich habe mich jetzt auch, ich kann einfach nicht mehr. Ich bin wirklich, also am Ende von den ganzen Krankheiten her, ne, und ich glaube, da ist mein Mann auch, glaube ich, dass er das wohl auch will, bloß er will, dass ich den Anfang mache, weil er denkt, so, jetzt kriegt er dann seine Haushälfte und dann hat er ja Geld genug und dann kann er endlich mal leben, ne? So, du sagst finanziell, da ist ein Haus, dieses Haus ist abbezahlt. Ja. Das heißt, dieses Haus kann man teilen? Ja. Ja, da hast du doch Kohle schon mal. Hast die Hälfte des Hausgeldes. Mm. Also das Finanzielle ist nicht der Grund. Das ist deine Sorge, vielleicht das nicht allein zu schaffen, das ganze Leben, oder? Dieses Ungewohnte vielleicht. Das Ungewohnte, ne? Ja. Was sagt denn der Sohn? Der Sohn ist ein erwachsener Mann, junger Mann. Was hat denn der? Ja, der findet diesen Zustand auch unmöglich. Der hat ja vor Jahren schon mal gesagt, was willst du dich nicht mal trennen? Und dann sage ich, nee. Also ich war auch mal in so Gruppen für Angehörige und die haben dann gesagt, ich soll das aushalten. Die haben es auch ausgehalten. Was? Das haben die gesagt? Ja. Das ist aber ganz neu. Ja, bloß die Männer, die haben dann auch teilweise so nicht mehr so getrunken und haben sich so benommen. Nicht? Was ist denn dein Gefühl noch für deinen Mann? Gar nichts mehr. Also das ist. So Marlies, Ende der Diskussion. Du leidest und da ist kein Gefühl mehr. Also so halbwegs mal ja, mal nein, naja. Also nichts Richtiges. Komm, vergessen wir's. Schauen drüber. Gar nichts. Da ist gar nichts mehr. Ich werde dich jetzt gleich verbinden lassen mit meiner Psychologin, der Christina. Ja. Dass du, ich merke schon, dass du vielleicht diesen ersten Schritt dich nicht alleine richtig traust. Nee, das ist es auch. So, dass jemand an deiner Seite ist, der dir so ein bisschen hilft dabei. Mhm. Ziel, Perspektive muss sein, für dich mit 61 fängst du ein neues Leben an. Ja, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich kann mir das vorstellen und du wärst nicht die Erste, die das macht. Mhm. Es gibt auch noch genügend Leute, die mit 71 ein neues Leben anfangen. Mhm. Oder noch später. Mhm. Die Alternative ist, du leidest und leidest und leidest und nimmst all diesen ganzen Dreck, sage ich jetzt mal, hin. Und man kann ja auch gar nicht mehr mit meinem Mann vernünftig sprechen. Das geht alles gar nicht mehr. Er beschimpft nur, beschimpft den Sohn, er beschimpft mich und. Alles Argumente für mich, was ich sage. Mhm. Ist dir klar, ne? Mhm. So, Marlies, du legst auf und wirst von Christina angerufen. Ja. Alles weitere sagt sie dir. Mhm. Das sind nur so Hilfestellungen, du musst es aber dann machen. Mhm. Und wenn du es gemacht hast, sage ich dir, dass du in ein paar Jahren hochglücklich bist, dass du es gemacht hast. Ja, aber so kann ich auch nicht mehr weitermachen. Ich liege bald am Boden. Also ich habe auch, das ist ja auch so, ich muss das ganze Haus hier bewältigen. Dann ist der Garten da, dann fehlt das was, dann sind die Handwerker. Mhm. Mein Mann liegt nur im Bett, der macht gar nichts, geht ein bisschen spazieren und das war's. Und ich ragger mich hier ewig ab. Wir wollen jetzt nicht mehr jammern. Nee. Wir wollen jetzt Taten sehen, genau. Bei dir. Genau, so. Ja. Liebe Marlies, jetzt legst du auf und du wirst von Christina angerufen, alles weitere im Hintergrund. Mhm. Viel Kraft und alles Gute. Ja, danke schön. Sehr gerne, tschüss. Ja, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, 0800 220 50 50 unsere Nummer, unter der ihr uns hier erreicht oder mailt uns, domian@wdr.de, freie Themennacht heute. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert und bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Ich bin verbunden mit Karin. Ja. Karin ist 48, guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo. Hallo Karin, um was geht's bei dir? Ja, schön, dass ich drankomme. Es geht um AIDS. Um was? Um AIDS. Um AIDS, ja. Also ich bin 16 Jahre lang positiv, das heißt nicht nur positiv, jetzt auch fast 10 Jahre schon krank. Und ja, ich stehe so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand. Erstmal ist mir so wichtig auch, dass das Thema mal wieder irgendwo genannt wird, weil ich das Gefühl habe, dass das, seit es die Medikation gibt, eben so vernachlässigt wird. Und gesagt wird, ja, jetzt ist ja alles ganz easy, das ist es überhaupt nicht. Du sagst seit 10 Jahren krank. Wie zeigt sich die Erkrankung bei dir? Oh, du, kann ich Bücher schreiben, die letzten 10 Jahre. Das ist Wahnsinn. Ja, im Moment jetzt gerade ist so, das eben, es ist so, dass 2002, wo ich das gemerkt habe, also ich war halt alleinerziehende Mutter und habe leider keine Familie im Hintergrund, vielmehr die tauchte überhaupt nicht, da habe ich mich total von distanziert. Ich habe es dann nochmal probiert da, ob da was zu machen ist, aber das war nicht. Und dann damals hat sich das eben gezeigt, ja klassisch, Darm, Immunsystem. Ich konnte nichts mehr essen, ich hatte nur noch Durchfälle. Mhm. Also mir hat es praktisch den Boden und den Füßen weggezogen. Ich kann mir da so an Situationen erinnern, da habe ich wirklich, wo meine Tochter damals von der Schule kam, habe ich es noch geschafft, dass ich also jedes Mal irgendwie ein Essen ihr hinstelle und dann plötzlich lag ich und wusste nicht, ob ich nochmal aufstehe und keiner da. Also das war eine Horrorsituation. So fing es damals an. Wie ist die Situation heute? An was leidest du? Also aktuell an Entzündungen im ganzen Körper, einschließlich Haut. Und da gehst die Wände hoch. Entzündungen? Ja, weil ja das Immunsystem, ein Teil ist total kaputt, da habe ich keins mehr. Mhm. Und der andere Teil schießt quer. Und das heißt, dass ich bin im Gesicht im Moment ziemlich entstellt, weil ich da Hautläsionen habe. Mhm. Es weiß keiner Bescheid, also ich versuche im Moment mit allem Möglichen das in den Griff zu kriegen. Ich war auch schon 2 Wochen in der Uni-Hautklinik. Wie stellt sich, wenn ich dich jetzt sehen würde? Was würde ich in deinem Gesicht Schrecklich. Sehen? Schrecklich. Also über den Augen dicke, fast ausgestanzte Wunden, die im Moment hoffe ich mal endlich abheilen, weil halt es ist nicht klar, es ist kein Pilz, es ist nicht richtig eine Infektion, es ist wirklich vom Immunsystem her scheint es zu sein, weil ich eben auch Allergikerin bin. Mhm. Das war immer schon mein Grundproblem. Mhm. Und natürlich die Schwachstellen als erstes loslegen. Mhm. Und auch sonst im ganzen Körper halt irgendwie Juckreiz, also Schmerzen in armen Gelenken. Ich wollte gerade sagen, wenn man den ganzen Körper entzündet hat, muss man ja auch unglaubliche Schmerzen. Ja, ich nehme zurzeit Cortison, aber nicht einmal das hilft gescheit. Also und das ist das zweite Problem, das triggert wieder den Virus. Also ich stehe halt ein bisschen mit dem Rücken an der Wand. Ach so, das heißt, Cortison putscht den Virus auf? Ja, natürlich. Auf. Das heißt, dann wird es schlimmer letztendlich. Ja, ja. Also ich bin auf irgendwie so einer Talfahrt. Also sicher, aber mache ich seit einer Woche, weil ich konnte nicht mehr schlafen nachts. Das ging nicht. Wie und wo hast du dich infiziert? Weißt du das? Durch eine Plasmaspende. Ach. Mhm. Was war damals los? Weswegen hast du... Ja, ich habe Plasma gespendet. Ich habe sehr seltene Blutgruppe, die habe ich jetzt leider vergessen. Ach, aber du hast gespendet? Ja, ja. Wie holt man sich das dann? Durch eine unsaubere Nadel? Mit Nadel und du bist dann so eine Maschine angeschlossen, ne? Plasmapherese. Mhm. Ja, und dann wird das, die weißen Blutkörperchen rausgefiltert und die roten zurückgeführt. Und irgendwo war in dem System was schlampig. Ach so. Nicht gereinigt oder was weiß ich. Du, ich. Achso, ich hake da heute nicht mehr nach, da habe ich nichts von. Mhm. Nur müssen wir nochmal, na klar, für Plasmaspende, da wird man an ein Gerät angeschlossen. Ja, sicher, so ja. Wie, ja. Das gerade gespielt. Wie bei Blutwäsche so ähnlich. Ja, ja. Und da muss man natürlich, müssen die Kliniken auf extreme Hygiene achten. Ja, das war eine Praxis. Das hat ein Arzt gemacht und da gab es auch noch ein Verfahren und aber ich habe da nichts gekriegt. Ja, ich habe da Geld von ihm gekriegt dafür, dass ich das gemacht habe. Und weil ich war alleinerziehend, ich brauchte Geld und da denkt halt keiner dran, so, dass da was schlampig ist. Du hast damals gemacht, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, ja. Wie viel hast du da bekommen für? Du, will ich jetzt nicht sagen. Ja. No, es ist nicht wenig gewesen, sonst hätte ich es nicht gemacht. Also ich habe auch schon mal gesagt, ich habe quasi mein Leben verkauft. Ich wollte sagen, dafür hast du deine Gesundheit verloren. Ja. Wann hast du es denn dann, durch das, was du gerade erzählt hast, als das mit dem Durchfall anfing, da hat man... Das war 6 Jahre später. Ja, hat man dich dann irgendwann getestet auf HIV? Nein, das war schon ziemlich bald danach. Also ich habe es selber gemacht. Ich hatte so ein komisches Gefühl. Ne? Man hört so reden und ich hatte so ein komisches Gefühl, so einen sechsten Sinn. Und immerhin, ich hatte eine Tochter, die erst 3 Jahre alt war und ich habe mir aber nichts dabei gedacht. Ich habe gedacht, gehört zu keiner Risikogruppe. Ich habe gedacht, naja, jetzt machst du halt genau, da würde man denken, ja, ich hab's nicht. Ja, das ist halt das zweite Problem, weil ich meine, manchmal habe ich es fast verflucht, weil die Schwulen, die haben ihr Community und ihre ganzen Locations gehabt und Unterstützung und die Drogenabhängigen, ja, im schlechten Sinne auch. Aber für dich aber ist als doch, Mutter, du warst irgendwie abgeschrieben, du warst nicht existent, du bist irgendwo aufgetaucht, ja, Mütter, da gibt's nicht so viel. Mhm. Ich hatte nichts, ich hatte irgendwie meine Probleme, wo das denn losging, wo der Vater meiner Tochter anfing, gegen mich anzugehen und zu hetzen, in einer ganz miesen Form. Ich wollte das gerade sagen, das ist ja nach, also damals war es eine Erkrankung. Ich hatte an doppelten Fronten zu kämpfen und damals war es eine Erkrankung. Und auf jeden Fall und heute teilweise auch noch, die sehr stigmatisiert ist. Ja, und das ist das Problem, dass... Das heißt, die Leute haben sich sehr abschätzig über dich geäußert, ja, nee. Sind auf Distanz gegangen. Die Leute gar nicht. Es war halt so, dass ich auch wütend war, weil es immer nur um Drogenabhängige oder Prostituierte oder Schwule ging und die vielen, vielen Mütter, die betroffen waren, wovon ich einige kannte, weil ich dann in so eine Gruppe gegangen bin. Habe ich verstanden. Wie hast du dein Umfeld reagiert? Nee. Gar nichts. Ich habe also im Umfeld meiner Tochter nichts erwähnt. Und auch, wo ich hier gewohnt habe, nicht. Und deine Verwandten und Freunde? Ich habe keine Verwandten. Was, keine Verwandten? Nee. Und auch keine Freunde, nahen Freunde? Gar? Freunde, ja gut. Ja, das sucht man sich schon die Leute aus, die so viel Krebs haben, dass man dann gescheit irgendwie mitreden kann. Und da war es auch kein Thema. Weil die kannten mich ja vorher schon. Also im Klartext heißt das, du hast dich dann auch... Außerdem war ich sowieso neu in ich war neu, weil ich bin ja aus Norddeutschland runtergezogen. Das heißt, meine ganzen Freunde waren in Norddeutschland und das war auch ein bisschen hart, weil ich dann immer, wenn ich jetzt ins Quatschen wollte, den man gebraucht hätte, ja, die Leute waren 800 Kilometer weit weg, na, wie halt bist telefoniert. Bist du denn heute, würdest du sagen, dass du heute auch nach wie vor eine einsame Frau bist? Es hat mich sehr einsam gemacht, weil man kann einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr raus, teilweise, wie es mir ging. Ich muss mir teilweise jetzt auch gerade wieder Dienste organisieren selber, weil solange man so fit ist, dass man sein Essen selber macht und auch sich selber pflegt und alles. Deine Tochter ist jetzt wie alt? In der Wohnung kriegt man keinen Pflegedienst und nichts bezahlt. Ja. Und darum, wie alt ist deine Tochter? Ja, die ist jetzt 19, die ist erwachsen. Ja. Ist die noch bei dir? Nein. Wie geht die mit der Erkrankung der Mutter um? Boah, du, weiß ich nicht. Also es war bestimmt nicht einfach. Aber du weißt nicht, wie deine Tochter im Moment mit der Krankheit umgeht? Wie ist doch, ich weiß nicht, ich komme im Moment in der Hinsicht nicht an sie ran. Wir reden, wir haben eine ganze Zeit lang uns mal sehr heftig auseinandergesetzt. Das heißt, ich habe sämtliche Wutanfälle abgekriegt, auch wo sie hier nicht mehr gelebt hat. Und ich musste auch 2006 sie in so eine Jugendwohngruppe ganz hier in der Nähe geben, in einer Nacht-Nebel-Aktion um 10 Uhr nachts. Das sind so Sachen, weil andere Leute Scheiße bauen, Domian. Weißt du, die bauen einfach wirklich Scheiße. Die haben uns versprochen, zum Beispiel hatte ich da eine Großfamilie hier und die haben uns so Hoffnung gemacht, ja, wenn ich nicht mehr kann und dann war meine Tochter oft da zum Spielen und wir waren eigentlich befreundet, ja, dann kümmern sie sich. Und ich war schon, wo meine Tochter so früh, ab dem dritten Lebensjahr, wo ich das dann wusste, habe ich versucht, mit dem Jugendamt oder auch privat oder irgendwie halt vorsichtig zu gucken, ob es da nicht eine Ersatzfamilie gäbe und wo das kein Bruch ist, dann für meine Tochter. Ich merke, dass du sehr enttäuscht bist von allem. Es gibt eine Menge Arschlöcher auf der Welt, so kann ich das nur sagen. Es gibt ja nun starke Medikamente, wenn die Krankheit ausgebrochen ist oder vorher auch schon. Schön. Die habe ich 6 Jahre lang genommen, 2002, weil sonst wäre ich ja jetzt schon nicht mehr da. Und es ging auch dann 6 Jahre gut, bis angefangen hat mein Körper total dagegen zu rebellieren, weil halt, weißt du, das sind heftige Medikamente, das ist wie eine lebenslange Chemotherapie, das machen sich die Leute immer nicht klar. Ja. Da geht irgendwann alles kaputt, das heißt meine Bauchspeicheldrüse, also meine Zuckerwerte gingen schon langsam hoch, meine Leberwerte gingen hoch, die Beine waren dick, ich hatte Litfaßsäule und Beine. Und ich war so mies beieinander, dass ich, also kognitiv, dass ich meinen Alltag nicht mehr bewältigen konnte gescheit. Und ich habe teilweise in die Hosen gemacht. So ging es mir dann mit den Tabletten nach 6 Jahren. Und dann habe ich gesagt, so will ich nicht weiterleben. Und dann habe ich alles abgesetzt und habe gedacht, naja, dann schaust, wie lange es gut geht, und dann krepierst du halt. Also mir ging es so dreckig, ich war dazu bereit. Ist das so, dass du mit diesem Motto jetzt auch quasi lebst? Es ist so, dass ich gedacht habe, es geht schnell. Ich wusste nicht, wie zäh ich bin. Also es hört sich makaber an, aber so ist das. Das heißt, und jetzt lebe ich immer noch. Das war 2008, wo ich alles abgesetzt habe. Und dann war das so, dass der Körper sich erst mal erholt hat. Ja. Also es ging dann erst einmal wieder aufwärts. Ich konnte wenigstens meinen Alltag wieder gescheit machen. Das heißt, du hast eigentlich keine hohe Lebenserwartung mehr. Nee, das nicht. Wie gehst du damit um, dass das so ist? Da habe ich mich schon lange mit abgefunden. Und weißt du, hohe Lebenserwartung brauche ich nicht, wenn ich nur vegetiere. Leben bedeutet für mich Lebensqualität. Dass ich am Leben so teilnehmen kann, wie ein Mensch meines Alters das eigentlich möchte. Und das kann ich nicht. Und da kann ich darauf verzichten, noch 10 Jahre länger so zu leben. Entweder es geht noch was. Ja. Und das ist halt meine Angst und meine Frage im Moment. Das heißt Angst. Ich weiß gar nicht, ich fühle da im Moment nichts. Ich glaube, das ist ein Schutz. Also einerseits, also ich habe letztes Jahr dann, von Oktober 2010 bis Sommer 2011 war ich 7 Wochen immer wieder in der Uniklinik und habe in der Zeit 4 Lungenentzündungen gehabt, irgendwie einen Zostausbruch, irgendwie jetzt das mit der Haut. Und ich merke, dass das und leben noch, und dann habe ich gedacht, irgendwie, scheiße. Und dann habe ich letztes Jahr noch eine Therapie probiert wieder, eine andere. Die ging eklatant schief, seither geht's mir noch schlechter. Was ist der Grund, Karin, deines Anrufes bei mir? Ich will wissen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Soll ich jetzt wirklich, ich weiß ja nicht, an AIDS krepieren ist ein Krepieren. Ist schlimmer wie Krebs. Weil ich habe Leute gesehen, die waren zerfressen. Da ging nichts mehr. Ja, das ist also, da habe ich Angst vor. Ja? Und, das möchte ich nicht. Und ich weiß nicht. Ich habe im Moment nicht den Mut, ich kann nicht vor, nicht zurück. Einerseits möchte ich noch was probieren, habe aber Angst davor, wie mein Körper dann reagiert, ob ich das nicht umbringt. Merke ich, baue ich ganz langsam immer Stück für Stück weiter ab. Ich merke aufgrund all dessen, was da schon passiert ist. Ich weiß so, das nicht. Moment. Nichts hilft. Ja, ich weiß. Nicht auszuhalten. Ich glaube es. Das ist natürlich jetzt, Karin. Das kann ich jetzt nicht leisten, in einigen Minuten, die wir noch haben, da jetzt richtig fundiert mit dir drüber zu sprechen. Pass auf, deswegen schlage ich dann vor, du hast jetzt deinen Fall plastisch dargestellt und der ist wirklich erschütternd, das muss ich so sagen. Ja, ich habe auch jetzt mit den Unterstützungen, wo man denkt, weil es ist so, die meisten Leute, die nehmen ihre Pillen, die kommen damit klar. Ja. Ich bin halt zusätzlich Allergikerin in den Kliniken, da sagen die Ärzte, ich bin eine Querulantin, weil ich immer so vorsichtig bin und sage, ich mache es irgendwas nicht. Wir machen das jetzt mal so. Du legst auf und wir melden uns wieder bei dir. Da brauchen wir jetzt Zeit für. Das können wir nicht so husch sagen, was für dich jetzt in dem speziellen und sehr, sehr besonderen Fall gut ist. Bitte leg auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay. Alles Gute von meiner Seite zunächst mal. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, 1.24 Uhr haben wir. Und ich möchte euch gerne unser Thema sagen. In dieser Woche, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt unser Thema Feige. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich in ihrem Leben schon einmal feige oder sogar sehr oder vielleicht sogar beschämend feige verhalten haben, zum Beispiel die zu feige waren, einen großen Fehler zuzugeben, die zu feige waren, die Wahrheit zu sagen, die zu feige waren, einem Menschen in einer großen Not eventuell zu helfen, oder die sich eingestehen, dass sie oder die zu feige sind, sich einzugestehen, dass sie eine Sucht haben, dass sie süchtig sind. Darüber möchte ich gerne mit euch sprechen, wenn ihr das auch wollt, wenn ihr, die ihr euch mal so verhalten habt, gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch schon mal per Mail, domian@wdr.de. Und ich würde auch gerne mit Leuten sprechen, die die Feigheit anderer schon mal ertragen mussten oder die Opfer von feigem Verhalten geworden sind. domian@wdr.de, das ist unsere Mailadresse, unter der ihr uns gut erreichen könnt. Ihr meldet euch schon mal an. Das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Themennacht, feige. So, und jetzt machen wir aber weiter mit der freien Themennacht heute. Und ich bin verbunden mit der Eva. Und Eva ist 47. Guten Morgen, Eva. Hallo. Hallo, Eva. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, ich wollte von meinem Leben erzählen, von den letzten Jahren, die eigentlich relativ stressig und mistig abgelaufen sind. Weißt du, was ganz toll wäre? Wenn du den Hörer ein bisschen anders halten würdest, dann würde ich dich noch besser verstehen. Ja, so ist so gut, ist so okay. Wir versuchen das mal. Ja, ist so okay. Ja, es klingt schon ein bisschen besser, ja. Ja, also ich habe mich getrennt vor, jetzt muss ich mal gucken, weil im Juli 2004 ist mein Mann ausgezogen. Mhm. Also ich konnte die Beziehung nicht mehr ertragen, weil er mich beschimpft hat. Nach wie vielen Jahren ist er ausgezogen? Wir waren 7 Jahre zusammen und 15 Jahre verheiratet. Lange Zeit. Und wir hatten 9 gemeinsame Kinder. 9 Kinder? Ja. Na, das ist aber ungewöhnlich. Ja. 9 Kinder. Ja. Gratulation. Ja, aber irgendwie, Dankeschön. Und ich habe mich dann getrennt, weil er halt Klamotten gemacht hat, die nicht okay waren. Was hat er denn gemacht? Ja, er hat sich von dem Geld, was er verdient hat, irre viel Klamotten gekauft und gemacht und getan. Mhm. Und es ist halt für mich und die Kinder nicht mehr viel abgefallen. Und das fand ich nicht okay und habe auch, also ich habe das am Anfang nicht mitgekriegt, weil ich halt mit den Kindern beschäftigt war. Was war denn? Und habe halt dann gemerkt, dass es nicht okay ist, was er alles macht. Ja, was hat er denn eigentlich beruflich gemacht? Der hat bei einer Firma gearbeitet und hat eigentlich ganz gutes Geld verdient, hat so Handbücher und so geschrieben. Ja, also er hat das meiste Geld für Luxusartikel für sich selbst ausgegeben. Ja, er hat immer so getan, als wenn er wenig ausgibt, aber es war halt irre viel, was da weggegangen ist. Und ich habe das so gar nicht mitgekriegt. Dann hast du im Jahre 2004 die große Notbremse gezogen, obwohl 9 Kinder da waren, hast du gesagt? Ich konnte nicht mehr. Ich hatte einen Autounfall und dann habe ich irgendwie so eine Stimme gehabt, die hat gesagt, hör mal, jetzt ist es genug, dein Leben geht den Bach runter. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, ich brenne nicht. Wo sind denn die 9 Kinder geblieben? Ja, wo sind sie geblieben? Bei mir, also ich habe danach noch ein 10. gekriegt, aber 8 sind bei mir. Moment, langsam. Du hast dann noch ein 10. von dem Mann bekommen? Nein, also nicht von dem Mann. Ach, von dem anderen schon, ja. Ja, so viel waren es ja dann nicht. Waren ja dann 2. Ja, 2 neue, aber 9 waren ja schon da. Ja, 9 und dann war das 10. Kind, ja. Okay. Ja. Aber nur bei der Frage, diese ersten 9 Kinder, hast du die dann quasi mitgenommen? Ja, ich war ja in einem Haus, das gehörte ja mir, das haben mir meine Eltern geschenkt. Also, und da bin ich geblieben. So, und jetzt... Also sind die Kinder bei dir geblieben und da kam schnell ein neuer Partner und wieder ein neues Kind? Nein, ich hatte keinen neuen Partner. Ich hatte erstmal gar nichts. Erstmal ist ja gar nichts. Der ist ja erst 10 Jahre alt jetzt, der Kleine. Ach so, verstehe. Die Leitung ist nicht gut, die du hast. Da kam erstmal nichts. Erstmal kam gar nichts. Ja, nun ist ja eine ganze Weile schon vergangen. Wie ist die Situation denn heute bei dir? Ja, also ich finde, dass man mit so vielen Kindern unheimlich schlecht behandelt wird. Ich finde das Leben nicht besonders toll. Also jetzt hast du, wie viel sind es jetzt insgesamt? Also insgesamt sind es immer noch 10 und 2 sind jetzt bei meinem Ex-Mann und bei mir leben 8 Kinder. Ja, das muss ich mal fragen, dass du 10 Kinder auf die Welt gesetzt hast, ist ja wirklich eine tolle Leistung. Die Kinder sind toll. Bitte? Die Kinder sind klasse. Ja, war das so wirklich auch dein Wunsch, dass du so viele Kinder haben wolltest? Ja. Ja, sonst passiert es ja auch nicht heutzutage. Muss ja nicht sein. Das war mein Wunsch. Das war mein Wunsch. Aber ich hatte halt gedacht, dass ich das mit meinem Mann zusammen stemme. So, jetzt sagst du, man wird nicht gut angesehen, wenn man so viele Kinder hat. Ja, also mein Mann, der hat halt bei Gericht unheimlich viel gelogen in der letzten Zeit und hat immer wieder irgendwelche Lügen verbreitet über mich. Und das war halt richtig heftig irgendwie. Und ich weiß, obwohl ich Abitur habe, ich bin jetzt keine dumme Frau, aber ich weiß teilweise gar nicht, wie ich mich zur Wehr setzen soll. Was hat er denn für Lügen über dich verbreitet? Alles, was man dann halt so sagt. Die Mutter guckt nicht nach den Kindern. Die Mutter ist, die fördert sie nicht. Hm. Na, obwohl ich sage, ja, ich habe Abitur. Ich habe mit allen immer Hausaufgaben gemacht und geübt und alles. Aber nun würde ich mir denken, das war 2004, als ihr euch getrennt habt. Das geht jetzt immer noch, dass du immer noch mit ihm Theater hast? Nach so ja, immer ist noch. Ist ja fast bald 10 Jahre, also 9 Jahre. Ja, er quält mich, wo er kann. Er ist nur am Quälen. Er zieht sich Geld ein. Er erzählt irgendeinen Scheiß. Dann zahlt er in Raten den Unterhalt. Also es ist irgendwie heftig. Ich weiß auch nicht. Du hast jetzt im Moment auch noch keinen neuen Partner. Nee, ich habe keinen neuen. Und die Kinder sind ja mittlerweile schon ein bisschen älter, einige zumindest. Ja, der Größte ist 23 und dann der Kleinste halt 4. Und die etwas Älteren, die das schon so mitbekommen, was sagen die denn zu der Situation? Ja, verschieden. Manche sagen, mach dich frei. Manche sagen, ist halt alles blöd. Jeder so, wie er gerade sich empfindet, ne? Weil jeder ist ja mit sich irgendwie beschäftigt. Ja, aber was heißt denn, mach dich frei? Was bedeutet das? Ja, dass ich versuchen muss. Also mein Sohn sagte letztens, versuch ohne, also nicht auf das Geld immer zu warten. Aber geht ja nicht anders. Weißt du, wovon lebt man denn? Ich lebe ja nicht von Luft und Liebe. Das ist ja für dich ganz elementar. Genau, das ist so elementar und das nervt einfach so. Ich gehe nochmal zurück in die Vergangenheit. Dieser Mann, der dir jetzt so das Leben so schwer macht, den musst du ja, setze ich mal voraus, mal sehr geliebt haben, oder? Ja, als wir uns trafen, dann ich habe halt alles dazu beigetragen, dass es eine gute Ehe war, sage ich jetzt mal. Ich habe versucht, dass ich das so, wie soll ich sagen, dass ich... Nach wie vielen Jahren fing das denn so ein bisschen an zu bröckeln, wo du dachtest, na, das ist nicht so ganz koscher mit dem? Also meine Eltern hatten Geld und die haben mir das Haus vererbt. Und da fing er an irgendwie, dass er sein Geld mehr oder minder auf die Seite geschaufelt hat. Obwohl ich meine, auch für uns, auch beide. Ja, wie lange wart ihr da schon zusammen? Warte, wann war das? Das zeitlich gesehen, lass mich überlegen. 10 Jahre, sagen wir, 11 Jahre, 12 vielleicht. Ja, na, ich frage deshalb, die Zahl interessiert mich gar nicht so sehr. Ich frage deshalb, wann du angefangen hast, skeptisch zu werden. Und wie viele Kinder dann noch gekommen sind, nachdem du skeptisch warst. Ach so, wie viel? Oh Gott. Kann ich dir nicht sagen. Ist ja eine wichtige Frage, denn man stellt sich ja die Frage, wieso habe ich dann so viele, noch so viele Kinder mit dem Typ gekriegt, obwohl ich eigentlich dem gar nicht mehr so überzeugt war. Also es war so, dass ich immer meine Bedenken angemeldet hatte und dass ich immer gesagt habe, hör mal, das stimmt was nicht. Und er eigentlich immer das so weggetan, auch nö, es ist in Schuss, ist okay, ich weiß nicht, was du hast. Und ich bin auch kein Schnüffler, ich habe nie im Handy geschnüffelt, nie in Unterlagen geschnüffelt. Okay, trotzdem war bei der Punkt, du warst schon skeptisch mit ihm und wegen ihm und hast trotzdem noch Kinder gekriegt von ihm. Ja, weil er halt auch gesagt hat, er möchte noch und weil ich gedacht habe, das geht vorbei. Warum wolltest du eigentlich so viele Kinder? Weil ich das irgendwie, seitdem ich auf der Welt war, irgendwie im Kopf hatte. War dein Traum, dein Lebenstraum, so eine große Familie zu haben. Ja. Und ist ja auch schön, wenn die ganze Familie dann gut funktioniert und alles, alles gut ist. Dann ist ja. Ich finde sie so zerrissen, weil er oder mich viel kaputt macht. Mhm. So, jetzt geht es mehr um das Geld, dass er das Geld nicht zahlen kann oder zahlen will. Ja, und der macht unheimlich viel kaputt. Wie ist das denn überhaupt? Wie schaffst du denn so einen großen Haushalt zu schmeißen mit so vielen Kindern? Ja. Die sind alle noch bei dir im Moment. Nee, 2 sind ja nicht da. Die 8. Ach, hast du gerade gesagt. Ganz genau. Ja, genau. Ja. Mhm. Ja, bleibt sich gleich, ne? Also ich stelle mir vor, dass das sehr viel Arbeit ist und dass du den ganzen Tag am Ackern und Rackern bist. Ja, aber das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, auch Hausaufgaben und Bügeln. Also ich arbeite gern. Mhm. Also das Problem ist jetzt, wenn der Typ dich in Ruhe lassen würde und wenn der das Geld zahlen würde, so wie er das zahlen muss, dann wärst du froh. Ja, dann wäre ich froh. Wenn er nicht mich die ganze Zeit irgendwie von A nach B hetzen würde. Wenn er nicht von A nach B hetzen würde, das kann dir doch egal sein, wo er rumhetzt, ob er zahlt. Nein, wenn er mich nicht hetzt. Ach so, wenn er dich nicht hetzt, ich verstehe. Mhm. Hast du Rechtsbeistand? Also ich habe den Anwalt, aber der hat Der hat dann gesagt, danke, das war's. Und dann ist er auf Toilette gegangen und dann war es zu Ende. Also ich hatte viele Anbieter, aber keiner hat richtig gebracht. Ich weiß auch nicht, mit mehreren Kindern ist das halt irgendwie schwieriger. Verstehe. Und wenn also, ich anfing zu weinen, dann hieß es immer direkt, boah, sie sind hysterisch. Naja, du hast ja so viel Druck, der auf dir lastet. Und wenn du anfängst, das zu erzählen, bricht das alles raus. Das kann man ja auch verstehen, dass man dann... Ja, ich bin auch so wütend, weil ich irgendwie gedacht habe, ja, dann erzählst du das etwa Gericht und dann kriegst du schon recht. So naiv war ich. Weißt du, was ich glaube? Dass du brauchst eine Säulenhilfe. Ja. Du brauchst erstmal was ganz sachlich Juristisches an deiner Seite. Und du brauchst etwas, der deine Psyche und Seele stabilisiert. Ich kann mir das schon vorstellen, wenn man so viele Jahre so ein Leben führt. Du hast erstmal ein extremes Stressleben durch die vielen Kinder. Auch wenn die nett sind und gut sind, das ist einfach ein sehr verantwortungsvolles Leben. Ein anstrengendes Leben. So. Und wenn dann auch noch so Querfeuer von dem ehemaligen Partner kommen, macht einen das ja kaputt und fertig. Kann man ja nicht. Vor allen Dingen, ich versuche mich immer wieder zu fangen, aber dann kommt wieder irgendein anderer Scheiß. Genau. Ich bin ja jemand, der auch selbst reflektiert und auch mit anderen redet und so, aber ich jedes Mal bricht das wieder ein, wenn er irgendeinen Mist macht. Also Eva, wir müssen dich jetzt auf zwei Ebenen beraten. Wie gesagt, juristisch und psychologisch. Ja. Und das machen wir jetzt auch. Ja. Das geht so, du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, okay. Ja, und alles Gute wünsche ich dir und dir und deinen Kindern. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. Und um 1.36 Uhr begrüße ich sehr herzlich die Ingolore, stimmt das? Ja, Ingolore. Ingolore. Jo. 81. Jawohl. Sehr schön, dass du da bist. Das ist prima, dass das nach Jahren mal geklappt hat. Wobei dieses nach Jahren unterschiedliche Probleme beinhaltete. Ja. Aber jetzt interessierte mich, Sie waren neulich bei Plassberg. Ja. Und hatten da fürs Krankenhaus, Mama und sich nach drei Kriterien genannt, wo erst eingreifen sollten, könnten, müssten, dürften. Nein, Ärzte niemals, sondern nur, wenn der Patient es wünscht. Ja. So meinte ich es, aber sprich erstmal weiter. Ja, und die Kriterien interessierten mich. Ich hatte vorhin schon im Vorgespräch gesagt, dass ich meinem Arzt meine Patientenverfügung gegeben habe. Mhm. Ich wollte sie mit ihm durchsprechen. Das hat er abgeschmettert. Wobei das ein Hausarzt ist, den ich leider Gottes durch Renten der alten Hausärztin nehmen musste. Mhm. Und Moment mal, der Arzt hat abgeschmettert mit du hast mich, Sie haben mich gesiezt, dann sage ich es auch mal Sie. Der Hausarzt hat sich geweigert, die Patienten. Naja, also abgetan so ungefähr, besteht ja keine Veranlassung und was weiß ich nicht alles. Was für ein Blödsinn. Ich wollte mit ihm die Punkte durchgehen, weil ich weiß, dass das sehr diffizil ist. Man kann ja nicht jeden Quark da reinnehmen. Genau. Man kann aber auch nicht jeden Quark voraussehen. Das stimmt auch, ja. Deshalb muss man sich ja genau mit beschäftigen. Eben. Mhm. Und das wollte ich mit ihm und das hat er, wie gesagt, abgeschmettert. Dann würde ich an deiner Stelle das alleine machen. Habe ich ja auch. Mhm. Ich habe ihm ja eine gegeben. Mhm. Aber nun interessierte mich, was ich speziell machen kann, soll, müsste, um diese Kriterien nochmal zu fixieren. Na, ich gehe mir davon aus, dass du diesen Bogen genau ausführlich ausgefüllt hast in der Patientenverfügung. Ich hatte keinen Bogen, ich habe das aus freier Hand gemacht. Ach so, nee. Da gibt es richtige Vordrucke, wo ganz viel, ganz genau aufgelistet ist, wollen Sie das in der speziellen Situation, dass das mit Ihnen gemacht wird, zum Beispiel. Wo kann man die bekommen? Ja, die kann man, du bist 81, ich gehe mal davon aus, dass du kein Internet hast. Nein. Die kann man sich im Internet gut runterladen. Die kann man aber auch anfordern. Wir werden dir gleich noch ein paar Adressen geben, wo man die anfordern kann. Dann wird dir diese Patientenverfügung nach Hause geschickt. Mhm. Und da solltest du vielleicht mit jemandem, hast du Kinder? Nein. Ich hatte schon gesagt, ich bin total alleinstehend. Ja. Das heißt, ich habe eine jüngere Schwester, die liegt im Heim und ist nicht mehr ganz ansprechbar. Ja. Und ich habe eine ältere Schwester, kann man sich ausrechnen, die ist zu Hause im Pflegebett. Ich verstehe. Aber da gibt es auch Möglichkeiten, dass dich ein kompetenter Mensch, nicht gerade dieser seltsame Hausarzt, sondern ein kompetenter Mensch berät, dass du das genau so ausfüllen möchtest, wie du es siehst. Mhm. Was ist denn dein Wunsch, wie es dann mal sein soll? Also, ich möchte nicht lebensverlängernde Maßnahmen wie Magensonde, Apparatemedizin, um alles in der Welt noch irgendwie was rauszuholen. Ich hatte kein sehr schönes und erfülltes Leben, aber ich finde, was soll man noch? Mhm. Ich bin im Moment noch nicht bereit zu gehen. Ja. Aber das kann sich ja ändern. Das kann sich bei jedem Menschen zu jedem Zeitpunkt ändern. Ich meine, ich krepe jetzt durch die Gegend mit Gehwagen und Ähnlichem. Mhm. Also es ist nicht mehr sehr schön. Mhm. Und ich habe jetzt neulich gerade zu jemandem gesagt, warum verschickt der Staat nicht zum 80. Geburtstag eine Pille und überlässt es jedem Einzelnen, wann er die nimmt oder nicht. Aber du hast noch eine gewisse Freude am Leben? Jein. Und die Freude wäre wahrscheinlich ganz weg, wenn du jetzt noch schwer krank würdest. Ja, wie gesagt, also... Also ich kann das gut verstehen mit der Magensonde und mit den lebensverlängernden Maßnahmen. Ich habe auch so eine Patientenverfügung, habe das auch alles darin genauso ausgeführt, dass ich das nicht will. Ich möchte nicht endlos an der Magensonde liegen, wenn ich hoffnungslos erkrankt bin. Nee, und vor allem, also ich habe das bei meiner Mutter erlebt, die ist ganz kurzfristig krank gewesen. Mhm. Und meine älteste Schwester, die Krankenschwester war und ein Heim geleitet hat, musste einen wildfremden Arzt hinzuholen und sie war fast 90 und die beiden haben sich nur mit einem Blick verständigt. Nicht noch Krankenhaus, nicht noch dies und das, sondern erledigt. Sag mal, was mich so erstaunt, du hast gerade von diesem Hausarzt gesprochen, der ist dir irgendwie zugeteilt worden von jemandem? Nein, zugeteilt ist charmant übertrieben. Meine Hausärztin, bei der ich war, zu der ich auch einen gewissen persönlichen Kontakt hatte, ist in Rente gegangen. Mhm. Und dann sucht man sich, wenn man ohne Fahrzeug ist, ohne sonstiges, jemanden, den man damals noch erlaufen konnte. Mhm. Inzwischen fahre ich, obwohl es lächerlich ist, für 5 Euro Taxi zu ihm. Mhm. Achso, der ist also quasi am nächsten an dir dran. Eben. Mhm. Also wenn du es dir finanziell leisten könntest, fahr für 10 Euro zu einem anderen. Da sind aber keine in der Botanik. Ach so, du lebst auf dem Land. Nein, aber niemanden, von dem ich gehört hätte, dass der das hat. Ich verstehe. Ich habe schon mal einen Arzt wechseln müssen. Das war eine ganz tolle Ärztin. Die war aber Betriebsärztin und durfte dann zur Wende nicht mehr sozusagen die Patienten von der Straße nehmen. Also ich finde nämlich, gerade so in deinem Alter, generell ist es wichtig, aber in deinem Alter ist es besonders wichtig, dass man einen Hausarzt hat, dem man vertraut und mit dem man gut reden kann. Ja, als er vorgestellt wurde bei der Praxis, die in Rente gegangen ist, war meine erste Frage, wie alt er ist, ob er Hausbesuch macht. Mhm. Und dann habe ich die Frechheit gehabt zu fragen, in welcher Partei er wäre. Na. Und zwar deshalb, weil sein Vater hier in der Gegend mir als Politiker im Begriff war. Was war denn das für ein Politiker? Natürlich nicht meine Partei. Darf ich fragen, was deine Partei ist? Oder was deine Partei auf keinen Fall ist? CSU, CDU. Ah, verstehe. Also die kommen bei dir nicht ins Haus? Ja, nicht ins Haus, ist übertrieben, aber... Ja. Aber deshalb kann man ja doch ein gutes Verhältnis zum Arzt haben, auch wenn der gerade vielleicht CDU wählt. Mhm. Vielleicht, ne? Aber, bloß nein. Da wusste man etwa, wessen Geistes Kind er ist. Das wollte ich damit ausdrücken. Ah, verstehe. Wobei das mit der Patientenverfügung mich total überrascht, weil das auch in allen politischen Kreisen akzeptiert ist, auch in der CSU, in der katholischen Kirche, überall. Also, liebe Ingelo, ich finde das ein ganz wichtiges Thema und gut, dass du dich damit beschäftigst. Ja, ich habe mein Testament schon mit Anfang 30 gemacht ja. Und all solche Sachen. das muss in Ordnung sein. Absolut, sehe ich genauso. So, wir sind ja auch eine gute Servicestation hier. Jetzt werden wir dich gleich wieder anrufen und dann kriegst du von uns eine Adresse, wo du eine Patientenverfügung, so ein richtiges Formular, bestellen kannst. Ist lieb und nett. So, und dann hoffe ich, dass wir dir in der Weise zumindest ein bisschen weitergeholfen haben. Ja, ich befasse mich mit dem Thema ziemlich dicke, obwohl ich da zu keinem Resultat komme. Das geht ins Philosophische, das geht dahin, dass ich noch nicht innerlich bereit bin, pipapo. Mhm. Aber du beschäftigst dich mit dem Tod. Ja, gut. Natürlich. Mit 81. Mit 81 ist es klar, ja. Nicht? Es hat mich sehr gefreut, dass wir beide uns kennengelernt haben. Es war sehr nett und wie gesagt, ich hatte schon zu anderen Themen 150.000 Mal versucht. Vielleicht werden wir beide ja nochmal reden. Du bist eine sehr nette Frau und ich würde gerne nochmal mit dir reden irgendwann. Ich bin also ganz erstaunt, dass ich heute Abend beim zweiten Versuch durchgekommen bin. So ein Glück muss man auch manchmal haben. Ja. So, meine Liebe, du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Mach ich, danke. Tschüss. Ciao. Wiederhören. Wiederhören. Inge Lore. Das war ein schöner alter Name. Inge Lore. So, hier ist N48. Guten Morgen, N. Guten Morgen. Oder aber An. Kurz korrigieren, es ist An. An, einfach An. Einfach An. Wie die Anne, nur ohne E. Verstehe, An. Okay. Schön, dass du also da bist. Also ich muss dir ehrlich sagen, jetzt habe ich so ein bisschen, ich habe mir die ganzen Vorredner angehört, also das, was die so erzählt haben, da habe ich ja schon schwer schlucken müssen. Und mit dem, was ich dir erzählen möchte, das ist vergleichsweise in Anführungsstrichen banal. Aber das macht gar nichts. Das ist sehr willkommen in dieser Sendung, auch der Wechsel von banalen oder pseudobanalen Sachen und ernsten Sachen. Nur zu, raus damit. Okay, mein Anliegen ist einfach nur, es dir zu erzählen, damit es vielleicht auch mal mehr andere Leute hören. Ja. Anlass war, dass wir vor kurzem einen Zirkus hier bei unserem Heimatort hatten und es gab hier wieder die endlose Diskussion, Wildtiere im Zirkus, ja oder nein. Ich hatte mich dann in der Zeitung auch daran beteiligt, weil ich eigene Erfahrungen hatte und bin also da ziemlich angefeindet worden. Du hast eigene Erfahrungen? Ja, genau, deswegen rufe ich an. Ich möchte diese Erfahrung gerne mal erzählen, auch wenn es jetzt 25 Jahre her ist. Warst du beim Zirkus mal? Ich war knapp 4 Jahre beim Zirkus, richtig. Und wie toll. Was hast du da gemacht? Also das Arbeitsamt hat mich damals dahin vermittelt, als ich arbeitslos war. Und ich habe mir gedacht, oh ja, klingt cool. Ja. Und dann bin ich mit meinem Freund dahin. Und dann haben wir erst, ich habe Sekretärin gemacht, er hat im Stall gearbeitet. Mhm. Ist dann später sogar Stallmeister geworden, was aber nicht unbedingt eine tolle Karriere ist. Mhm. Und ich habe eine Taubendressurnummer übernommen. Das und ist lustig. Dann als, ich sag mal, oben als Schmuckstück auf dem Elefant sitzen, während die Elefanten da brav Pfötchen geben durften. Ja. Und später haben wir noch eine Clown-Nummer gemacht, die in Verbindung stand mit einer Pferdevoltigiernummer. So. Aber es sollte dann noch weitergehen. Der Chef war also ganz heiß darauf, dass wir da noch mehr uns einbringen. Aber es sind so viele Dinge vorgefallen, die ich dann psychisch einfach nicht mehr ertragen konnte. So, jetzt gibt es die Diskussion Wildtiere im Zirkus und du hast viele Jahre Erfahrung im Zirkus gemacht. Welche Position hast du? Wie meinst du Position? Na, bist du dafür, dass man Wildtiere im Zirkus zeigt, dass die dressiert werden oder bist du dagegen? Definitiv dagegen. Ah, definitiv. Sehr gut, ich auch. Ich wenn auch. Ich dir erzähle, was ich mit anschauen musste, dann erübrigt sich die Frage ohnehin. Sag mal ein Beispiel, was du hast mit anschauen müssen. Okay, also eins der schlimmsten Dinge, ein Nilpferd wurde also ständig durch die Gegend gekarrt, als Schautier eigentlich mehr. Mhm. Muss dir vorstellen, in so einem ja etwas größeren Pickup, das war sein Wasserbassin, da stand der Tag und Nacht drin, mehr hatte der nicht. Und jetzt, du weißt selber, Nilpferde sind sehr groß. So ein Pickup hat keine hohe Wand. Mhm. Das Nilpferd guckt auch mal mit dem Kopf über den Rand. Mhm. Und dann hängt der Riesenkopf im Weg. Mhm. Und dann hat man das also so gemacht, dass man dann immer, weil so ein Nilpferd schiebst du auch nicht mal eben auf die Seite, dann wird da mit einem Spaten nach dem Kopf geschlagen. Mhm. Und das ist dann eines Tages mal so übel schief gegangen, dass ihm dabei das Auge ausgestochen wurde. Und ich stand direkt 3 Meter dahinter, ich hab's gesehen. Und ich sehe das heute noch vor mir. Ja, das war ich also, glaube, dass den Tieren in Zirkussen ganz viel unfassbares Leid angetan wurde in all den Jahrzehnten. Und dieses ganze Gerede, wir behandeln die Tiere gut, selbst wenn man sie ordentlich doch behandelt. Ist das so wider die Natur, ein so großes Tier im Zirkus zu halten und dann auch noch so alberne Kunststücke mit diesem Tier zu trainieren? Natürlich, nur zur Bespaßung von uns. Nur zur Bespaßung von uns. Weißt du, ich gehe sogar so weit, ich weiß, jetzt werden viele böse schimpfen, aber ich empfinde es so, mir sind sogar Zoos bisweilen suspekt. Wenn ich da sehe, dass diese Riesentiere so ein ganz klein bisschen Gehege haben, die hunderte von Kilometern wandern in der Savanne, oder ein Gepard, der rennen muss bis zum geht nicht mehr, ist mir das auch nicht. Wenn ich dir sage, dass ich seit mindestens 10 Jahren in keinem Zoo mehr war, siehst du, geht's dir auch so. Seit dem Zirkus, wo ich war, nicht mehr in einem Zirkus, dann wirst du das sicher jetzt verstehen. Mhm. Diese Tiere im Zoo sehe, kommt mir das große Heulen. Und es gibt ja ganz, ganz tolle Zirkusse, sagt man Zirkusse, ich weiß gar nicht. Also Zirkusunternehmen, weil Zirkusse ist, nö. Okay, Zirkusunternehmen, die eben auch ohne Wildtiere auskommen. Ja, richtig. Gibt es tolle Unternehmen. Darf ich dir noch so eine Episode erzählen? Sehr gerne, natürlich, sehr gerne. Okay, Sohn des Chefs hat Langeweile, ist damals 12, 13 gewesen, steht vor dem Schaukäfig der Gibbons. Und wie sehen die nochmal aus, Gibbons? Meerkätzchen, also so Affen, kleine Affen. Putzigen Äffchen halt, ne? Mhm. Eine hatte ein neugeborenes Baby, es war vielleicht gerade mal 3, 4 Tage alt. Mhm. Und der Sohn jagt diese Mama durch den Käfig und findet das lustig. Dann habe ich noch gesagt, Mensch, hör auf damit. Lass mich und ich darf das. Und er hat das dann noch ein paar Minuten gemacht, bis dann die Mama in Panik, hat sie dann einen Ast, wo sie sich dran klammern wollte, verfehlt, hat das Baby fallen lassen, Baby tot. Mhm. Das Schlimme daran war dann, die Mama ist, sprichwörtliche Affenliebe, ist zum Boden runtergejumpt, hat sich ihr Baby gekrallt und hat das 2 Tage lang mit sich rumgeschleppt. Wir kriegten das Baby nicht von ihr weg. Mhm. Weißt du, was das für ein Anblick ist? Das glaube ich. Gab es denn da in diesem Zirkus auch ein paar Leute, die auch dafür sensibel waren? Nee, die hatten viel zu viel Angst vor den Chefs. Die waren, das haben wir später erst erfahren, wir waren ja alle gar nicht versichert. Der hat ja massiv Sozialversicherungsbetrug begangen. Mhm. Wir glaubten alle, wir sind versichert. Festgestellt haben wir es, als der Elefantenbetreuer durch einen unglücklichen Sturz sich den Ellbogen gebrochen hat. Der durfte nicht ins Krankenhaus. Ich schwöre dir, es ist wahr. Er durfte nicht ins Krankenhaus. Er musste mit diesem gebrochenen Arm den Abend durchstehen und dann wurde es behelfsmäßig geschient. Also, und er hat es sich bieten lassen. Er hat sich nicht getraut aufzumucken. Und so war das bei allen. Ein ganz großes Grauen generell, was der Mensch dem Tier in all den Jahrtausenden angetan hat. Oh ja. Ich bin ja so froh, dass wir jetzt in einer Zeit, zumindest hier im Westen leben, in den westlichen Ländern, wo eine doch dafür ein Sensorium erwachsen ist und man anfängt, respektvoller mit Tieren umzugehen. Ja, aber weißt du, da gibt es dann immer noch diese sogenannten Vereine, ich nenne sie nicht beim Namen, aber es sind die angeblichen Zirkusfreunde, die dann immer sagen, boah, wir sollen uns nicht so aufregen und wir würden ja am liebsten wohl alle Tiere in Freiheit setzen, selbst die, die gar nicht darin klarkämen. Das ist doch alles Humbug. Ich mache mal einen Vorschlag. Ich sag mal jetzt hier in die Kamera und ins Mikrofon, ich würde auch gerne mal die andere Position hören. Also wenn jemand ganz anderer Meinung ist als Ann und ich, gerne anrufen. Entweder noch heute werden wir es nicht mehr schaffen, aber morgen und dann hören wir uns das mal an. Ann, ich danke dir für deinen engagierten Beitrag. Ja, danke, dass du mir zugehört hast. Sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Und hier ist Julian. Julian ist 16. Der Jüngste heute. Hallo Julian. Hallo Domian. Ja, Julian, um was geht's? Es geht um meine Mutter. Also die ist, als ich 8 Jahre war, ist die verstorben. Ja. Und das hat mich dann schon sehr getroffen. Ich war aber, also als sie in der Leichenschauhaus da war, da war ich halt noch da und konnte mich so richtig verabschieden von ihr. Wie hast du denn das damals als 8-jähriges Kind, wie hast du denn das empfunden, dass deine Mutter tot ist? Also das war so, ich war an dem Tag, als es passiert war, da war ich noch im Krankenhaus und da wusste ich schon, das dauert nicht mehr lange. Sie war schwer krank, es war kein plötzlicher Tod. Nein, sie war schwer krank. Sie wurde auch 2-mal wiederbelebt hinterher. Was hatte sie für eine Krankheit? Also die hatte Brustkrebs und noch, wie nennt man das, Eiweiß zu viel davon auch. Ja, also eine schwere Krebserkrankung. Wie hast du das empfunden, als deine Mama dann gestorben ist und du bist 8 Jahre alt? Ja, wie soll man das empfinden? Also schwer zu erklären. Das war wollte ich erstmal in die frische Luft, dann bin ich nach Hause gekommen, da haben die alle schon so geweint und ich habe mir eigentlich schon denken können, was los war. Und dann wurde mir das halt mitgeteilt, dass meine Mama tot ist. Und da bin ich dann halt völlig ausgerastet. Aber im Endeffekt habe ich gar nicht geglaubt. Und dann konnten wir 3 Tage später zur Leichenhalle fahren. Mhm. Dann habe ich sie da gesehen und dann bin ich total ausgerastet. Da habe ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aus Wut so eine Scheibe kaputt geboxt. Mhm. Eine Scheibe? Ja. Mhm. Da warst du mit deinem Papa wahrscheinlich zusammen. Nee, ich habe keinen Vater. Du hast keinen Papa? Der ist auch tot. Ist der nach deiner Mutter gestorben? Nee, nach meiner Geburt. Ach so, den hast du gar nicht kennengelernt. Also, nee. Umso schlimmer der Schlag, als deine Mutter gestorben ist. Da warst du voll weise. Genau. Und dann war ich, das war dann voll kompliziert. Da war ich dann bei meiner Tante dann erstmal ein halbes Jahr untergebracht. Mhm. Dann konnte sie das nicht, weil sie ihre Ausbildung machen muss und Examen und so. Für die ist ja in der Psychiatrie, also für Alkoholiker. Mhm. Und dann bin ich zu meinen Großeltern gezogen. Da bin ich dann auf die schiefe Bahn geraten und dann musste ich ins Heim für 2 Jahre. Mhm. Und danach bin ich, ja. Und danach? Ja. Und danach bin ich dann wieder nach 2 Jahren wieder zu denen gezogen und dann ist jetzt vor kurzem mein Opa musste dann in den Knast wieder. Der Opa musste in den Knast. Ja, weil er meine Tante damals, als sie 8 Jahre oder 9 Jahre alt war, da hat er sie vergewaltigt. Ach du Jürgen. Und jetzt? Wo lebst du jetzt? Ja, jetzt sollte ich eigentlich wieder ins Heim, aber da hatte ich keine Lust mehr drauf, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Jetzt lebe ich bei einem Mann, der damals mit meiner Mutter mal zusammen war. Aber dem wohnst du jetzt? Ja, der war damals mal mit meiner Mutter. Und das funktioniert auch, ist ja nur lange her, dass die beiden zusammen waren, meine ich. Das funktioniert zwischen dir und dem Mann. Ja. Also das ist... Da hast du aber... Bitte? Das ist so, als wenn wir uns jahrelang kennen würden schon. Also es ist ein Glück für dich, dass dieser Mann da ist für dich. Ja. Mhm. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war auch schon mal 3 Monate obdachlos. Ich wollte gerade sagen, da hast du mit deinen 16 Jahren aber schon eine ganze Menge hinter dir. Eine ganze Menge. Ja, da bin ich aber leider nicht stolz drauf. Nee, stolz nicht. Aber du bist viel reifer als manch ein anderer 16-Jähriger. Das ist so. Ja, dadurch, dass meine Mutter so früh gestorben ist, da habe ich dann auch halt versucht, so Alkohol zu trinken, also den Kummer wegzutrinken. Mhm. Ich war auch ein Jahr in der Trauerbewältigung mit meinen 2 Geschwistern. Ach, es gibt nur Geschwister? Ja, aber die wollen von mir nichts mehr wissen. Also der Älteste von uns, der ist jetzt 22 geworden. Mhm. Und der Jüngste, also der ist ein Jahr jünger als ich, der ist 15. Wir sind genau 1 Jahr und 5 Monate auseinander. Aber ihr seid ja nach dem Tod der Mutter getrennt worden. Nein. Also mein großer Bruder, der hat bei meinen Großeltern gelebt nach dem Tod meiner Mutter, weil das war sowieso ein Opa-Kind, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Ja, und mein kleiner Bruder und ich, wir sollten eigentlich immer zusammenbleiben. Das hat meine Mutter so gesagt. Mhm. Weil wir halt die Jüngsten waren. Was machst du denn im Moment? Bist du Schüler oder machst du eine Ausbildung? Also, ich war Schüler, aber ich bin letztes Jahr von der Schule geflogen und von da an habe ich dann im Altenheim angefangen zu arbeiten, ehrenamtlich. Hast du denn einen Schulabschluss? Nein. Nee, also du bist noch vor dem Hauptschulabschluss geflogen. Ja, aber den hole ich nach. Julia. Nach dem Sommer. Ja. Also das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich gucke ja auf die Uhr, so ganz lange Zeit haben wir nicht mehr. Das möchte ich dir unbedingt sagen. Du hast ja jetzt schon so viel durchgemacht. Hast Drogen und Kriminalität, den ganzen Obdachlosigkeit, alles hast du hinter dir. Das kann einen Menschen brechen und kaputt machen. Und du machst ja jetzt doch einen recht stabilen Eindruck. Und wenn du sagst, du hast ehrenamtlich im Altenheim gearbeitet, finde ich das schon mal Hut ab. Finde ich super. Jetzt musst du wirklich alle Kraft daran setzen, dass du deinen Schulabschluss kriegst. Und vielleicht nicht nur den Hauptschulabschluss, sondern vielleicht sogar Realschule oder Abitur. Mach deine Mama, wo immer sie auch jetzt sein mag, mach sie stolz. Ja. Das musst du immer im Kopf haben und dich motivieren, dass du es für deine Mama und für dich zusammentust, dass du es für euch beide tust. Die wäre wahrscheinlich stolz für Oskar, wenn die mag, dass du schaffst und dass es gut vorangeht mit dir. Ja, glaube ich auch. Jetzt haben wir leider nicht so lange reden können, was mir ein bisschen leid tut. Wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen. Vielleicht gibt es ja doch noch was, was wir jetzt gar nicht haben zur Sprache bringen können. Dafür bitte ich dich aufzulegen. Wir melden uns gleich nochmal, Julia. Ja, okay, tschüss. Tschüss, alles Gute. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Christoph Gellert. Wir melden uns morgen wieder. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht wieder. Und ab 0 Uhr, wie immer, könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht jetzt. Bis morgen. Bye-bye. Tschüss.